Hinter der großen Glasscheibe eines Waschcenters saß ein Mann und las, während seine Maschine in einer der Maschinen steckte, eine Geschichte. Sie hieß Johnny Panic und die Bibel der Träume. Eigentlich hieß er Jonas, doch kam er sich manchmal selbst wie Johnny Panic vor und manchmal auch wie der unglückliche Prophet Jona auf der Flucht vor dem Zorn Gottes. Alles begann, als seine alte Firma pleite ging. Aus Angst, keiner würde ihn mit 50 noch nehmen, hatte er diesen mies bezahlten Job angenommen, ohne ein gutes Gefühl dabei zu haben. Sein neuer Chef, eine autoritäre Mischung aus Unnahbarkeit und Strenge, erzeugte in ihm neue Ängste, nicht nur die, in der neuen Firma nicht wohlgelitten zu sein, sondern vor allem nach der Probezeit nicht übernommen zu werden. Denn falls man ihn hinauswarf, würde das Arbeitslosengeld gerade mal für die Miete reichen, mehr nicht. So kann's nicht weitergehen, rief ihm leise eine innere Stimme zu, denn seine Ängste begannen ihn mehr und mehr wie ein undefinierbares, tiefschwarzes Etwas zu umhüllen. 2 Tage Urlaub hatte er sich genommen, den morgigen Freitag und Montag, einfach nur, um am Wochenende an etwas anderes denken zu können als seine ungewisse Zukunft. Vor einer Woche hatten sie ihn ins Lager versetzt, einen erkrankten Kollegen vertreten. Das war kein gutes Zeichen. Gerade gab die Waschmaschine einen Piepton von sich. Sie war fertig. Jonas warf die Wäschestücke in den Trockner, ließ ein paar Münzen in den Automaten fallen und setzte sich wieder. Er steckte das Buch ein und griff dann zum Handy, um die Minuten zu überbrücken, solange der Trockner lief. Beim Überfliegen verschiedener Facebook-Posts stieß er auf einen Artikel, den eine Verwandte geteilt hatte. In der Kreisstadt S, in der beide aufgewachsen waren, hatte eine Konditorei nach umfangreicher Renovierung wieder ihr Café aufgemacht. Die Konditorei Müllerschön war eine Art Institution in der kleinen Stadt. In Jonas Kindheit standen, wenn er Geburtstag hatte, zu Hause die leckeren kleinen Kuchen von Müllerschön auf dem Kaffeetisch. Eine Art Heimweh kam auf einmal in ihm hoch. Knall auf Fall musste er damals mit den Eltern wegziehen, weil sein Vater urplötzlich in seiner Firma alles hingeschmissen hatte und woanders eine Arbeitsstelle annahm. Warum sich nicht einfach in den Zug setzen und am anderen Tag hinfahren? Vielleicht kam man dabei auf andere Gedanken. Gesagt, getan. In Braunschweig und Magdeburg musste er umsteigen und dann stand Jonas wieder auf dem alten Bahnhofsvorplatz von S, auf dem fast noch alles so aussah wie früher. Über die Wallanlagen am kleinen Bach entlang lief er in Richtung Innenstadt. Hier hatte sich einiges verändert. In das Gebäude des Sportartikelgeschäfts, in dem er einst seine Lehre gemacht hatte, war eine Drogeriekette eingezogen. Auch den Buchladen an der Ecke der Fußgängerzone gab es nicht mehr. Doch dort, wo sich einst eine Filiale der Konsumgenossenschaft befunden hatte, gab es einen neuen. Jonas ging hinein und steuerte sofort auf die Ecke mit den Romanklassikern zu. Auch wenn man für die Art Lektüre ein bisschen Lesefleisch brauchte, das hatte sich Jonas durch Effi Briest vom alten Fontane antrainiert. Seine Augen wanderten über die in alphabetischer Reihenfolge eingeordneten Buchrücken und hefteten sich sofort auf einen Punkt im oberen Regal. Da er mit der Hand nicht ganz herankam, ging er zur Kasse. »Guten Tag, hätten Sie eine Leiter?«, fragte Jonas. »Was darf's denn sein?«, antwortete die Verkäuferin. »Die 3 Bronte-Ausgaben da oben.« Jonas zeigte auf das Regal. »Sturmhöhe, Jane Eyre und Agnes Grey von Anne.« »Wirklich toll, dass Sie alle 3 Romane da haben. Sonst findet man immer nur einen«, sagte Jonas noch. Lächelnd stieg die Verkäuferin den 3-stufigen Tritt hoch und holte, froh darüber, dass an diesem stillen Vormittag ein Kunde wirklich mal etwas kaufen wollte, die Bücher. Jonas bezahlte, ganz gegen seine Gewohnheit, mit der EC-Karte. Als er wieder auf der Straße stand, stiegen Bilder aus glücklicheren Tagen in ihm auf. Er war tatsächlich einmal dort gewesen, in Haworth, West Yorkshire, wo Charlotte, Emily und Anne Bronte im Pfarrhaus des Ortes gelebt und geschrieben hatten. Und wieder erinnerte er sich an den steilen Anstieg, die Main Street hinauf und wie der Weg über den alten Friedhof zum Pfarrhaus führte. Unten im Haus lag das Esszimmer, das berühmte Esszimmer, in dem allabendlich ein kleines Ritual stattfand. Die Schwestern gingen, Charlotte voran, hinter ihr Emily mit Anne im Arm, eine Runde um den Esstisch, bevor sie sich zum Schreiben niedersetzten. Wie ein Pilger, der die Kaaba in Mekka erblickt, stand Jonas vor dem Zimmer und tat einen Schwur. Einmal im Leben wollte er selbst etwas zu Papier bringen. Ideen für die Handlung hatte er, doch dann kam die Nachricht von der bevorstehenden Insolvenz und alles verflog. Jonas lief ein Stück die Straße hinunter in Richtung der Konditorei Müllerschön. Direkt neben ihm lag der kleine Platz mit dem unter Bäumen liegenden Denkmal des Archäologen Winkelmann, der 1717 hier im Ort das Licht der Welt erblickt hatte. Jonas, immer noch die drei Bücher in der Hand, setzte sich auf eine Parkbank, um seine neu erworbenen Schätze zu verstauen. Er sah nach rechts hinüber und der alte Backsteinbau des ehemaligen Lyzeums lugte durch die Bäume. Als Jonas in die Lehre ging, befand sich hier in den Räumen seine ehemalige Berufsschule. Und einen Moment später kam es ihm vor, als ob sich die ganze Szenerie dort auf einmal belebte. Die Tür in dem kleinen Torbogen öffnete sich und Jugendliche von circa 17 bis 18 Jahren kamen heraus. Unter ihnen ein Mädchen mit einem roten Integralhelm in der Hand. Sie setzte ihn auf und trat auf den Kickstarter ihres dunkelgrünen Simson-Mopeds. Jonas wusste alles über sie, wie sie dachte, wovon sie träumte und welche Bücher sie las. Denn es war der alte Tagtraum von dem Mädchen, in das er sich unsterblich verliebt hätte, als er selbst noch 17 oder 18 war. Jonas griff zu seinem Handy und drückte auf die Notizen-App. Er musste diesen Traum jetzt irgendwie festhalten, denn alles rollte gerade wie ein Film vor seinem inneren Auge ab. Und so wie der Walfisch den Propheten Jona verschlang, versank Jonas beim Schreiben in den Traum seiner Geschichte. Als er wieder zum Bahnhof ging, wusste er, dass es nun einen Ort gab, zu dem seine Ängste keinen Zutritt hatten. Der Ort, an dem Johnny Panic an seiner eigenen Bibel der Träume schrieb.